Das nächste Lied habe ich auch eine kleine Widmung. Die ist eigentlich sehr ernst gedacht, diese Widmung. Denn ich widme sie den größten Volksverräter der Nachkriegszeit, unseren allseits gehassten Erich Honecker. Gefallen dieses Lied.